Drittens, wie viele Personen umfasst bzw. umfasst sie ihre Gruppierung? Und gibt bzw. gab es eigentlich eine interne Aufgabenverteilung? Die ANSNA hatte knapp 500 Mitglieder, die Nationale Sammlung knapp 300. In beiden Organisationen gab es eine strikte Verteilung der Aufgaben. Ein Organisationsschema der ANSNA ist Bestandteil meiner Lebenserinnerungen. Über die Zahl der Mitglieder des KDS werde ich mich nicht äußern. Die offiziellen Zahlen stimmen jedenfalls nicht. Mit schöner Regelmäßigkeit liegt hier der Verfassungsschutzbericht daneben, was uns allerdings immer sehr recht war. Es gibt auch außerhalb der jetzt beendeten KDS-Arbeit bei uns eine strikte Aufgabenverteilung, die weit über die Standardposten Vorsitzender, Schriftführer und Kassenwart hinausgeht. Wir haben auch im Bereich der Auslandsarbeit unsere Fachleute für den Kontakt mit ausländischen Gesinnungsgenossen, aber auch Botschaften, Presseagenturen, Parteien und profitieren hier von der durch uns in besonderem Maße propagierten Querfrontstrategie. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der KPD Ost, Michael Koth, saß bereits in der KDS-Organisationsleitung und hält nach wie vor gute Kontakte nach Korea, Südamerika oder auch Russland, die im Falle von Korea und Russland auch schon in Auslandsreisen ihren sichtbaren Ausdruck gefunden haben. Unsere guten Kontakte zum irakischen Regime vor dem Sturz Saddam Husseins sind auch kein Geheimnis. Es arbeiten aber auch im Bereich der Propaganda-Fachleute für uns. Die von ihnen gestalteten Plakate und Aufkleber werden oft und gerne von anderen Gruppen adaptiert. Und wir haben auch nichts dagegen, zumindest da nicht, wenn man uns, wie im vergangenen Jahr, im Fall des Dresden-Komitees höflich anfragt.